Mein Bruder, entreiße dich der Höllen tiefen Qual. Lass mich im Pfuhle untergehen. Ich bin nicht wert, dass du ausschlägst deine Hand. Eines Unwirts Bewusstsein erhüt dich, all dein tödlicher Krampf wird gelöst. Nimmst du mich als deinen Beichtiger? Die heiligen Männer fand der Tod wie alle Menschen, gleichwohl leben sie. Ich, der ich lebe, bin gestorben. Ich tötete mich selbst und weiß nicht wie, was ich auch trieb, ob es in Gottes Auge tut, ob Himmel ist. Mir erschien es recht. Du warst so eilig, hast nicht gut gedacht. Setze dich hier, bis ich dich klärte, was trübe scheint. In der Hut deiner Arbeit liegtest du, geborgen warst du. Meisterschaft trug dich der schaust als andere, den Kreis bald abgeschritten, die dir nach Überlieferung und Standesbrauch gesteckt war. Die Zeit gebrechen mahnten dich, du fühltest dich mit schuldig und warfst dich selbst in den Streit. Ja, meinem Gott mich darzubieten, meinem Volke Blut und Geist zu opfern. Und warum war ich nicht würdig der Gnade? Du bist zum Bilden übermenschlich begabt. Undankbar warst du, untreu, als du dreist göttliche Gaben verleugnetest. Die Folge entzogst du dich, als du zu ihm gingst, deiner Sendung entsagtest. Kehre zurück zu beiden. Alles, was du schaffst, sei Opfer dem Herrn. Heiligstes Bitten wartest mit eigenem Können, wirst du gebunden und frei, ein starker Bau im Mutterboden stehen. Stumm, groß, ein Teil des Volkes, Volk selbst, wenn man dir alles nahm und dich Lasst uns danken, Herr.